Und da sie ihm noch sahen gen Himmel fahren, siehe, da stunden bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, welche auch sagten: Ihr Männer von Galiläa, was stehet ihr und sehet gen Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen Himmel, wird kommen, wie ihn gesehen habt, wird kommen, wie ihn gesehen habt, gen Himmel fahren, gen Himmel fahren, wird kommen. Ihr Himmel fahren.